Protokolle 10-12. Dadurch erst wurde das republikanische Zeitalter möglich und wir ersetzten den Herrscher durch die Karikatur eines Präsidenten, den wir uns aus der Masse des Volkes mitten aus unseren Kreaturen und Sklaven nahmen. Das war der Sprengkörper, den wir unter die Nichtjuden oder vielmehr unter alle nichtjüdischen Nationen legten.